hören Sie nun die Nachrichten für die Generation Pisa. Hallo Party Deutschland! Onkel Fisch machen euch die Ballermann-Nana-Nachrichten! Ballermann-Nana-Nachrichten! Deutschland! Totales Chaos bei der Ökostromreform. Sigmar Gabriel nimmt die Umlagenausnahmen aufs Korn. Es wären vielleicht die erneuerbaren Energien im Politikbetrieb komplett zerrieben. Und die GroKo ist ein Hühnerstall beim Wind. Gab seinen Hochstapler Smoke in the Airport. Und der Papst exkommuniziert die Mafia. Kommt was spät, mein Lord, kommt was spät. Der Weiße Hai Aus Uruguay. Suarez beißt den italienischen Verteidiger. Spaß einfach. SWR 3.